نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. الحديث 58 بعد 200 عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند 5، وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه. كما مر معنا من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في أول صلاته سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كذلك كان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أي أعوذ بالله ألتجئ إلى الله السميع لأقوالهم العليم بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم، ألتجئ إليه وأستعين به من الشيطان الرجيم المرجوم البعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، من همزه أي من الجنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. والحديث دليل على الاستعادة وأنها بعد التكبيرة، والظاهر أن الاستعادة تكون بعد دعاء الاستفتاح، فيدعو دعاء الاستفتاح ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والله تعالى أعلى وأعلم. حديث 258 von أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، er hat das Sammet zu Salam erhoben und die fünf haben das überliefert, das wird Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Nasai und so weiter. Und in diesem Hadith steht, dass der Prophet Muhammad s.a.w. nach dem Takbir, nach dem Sagen von Allahu Akbar, A'udhu billahi al-sami'i al-alim, min al-shaytan al-rajim, min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih, gesagt hat, oder pflegte das zu sagen. Wir haben im Hadith Nummer 257 von Umar radhiyallahu alayhi erklärt, dass der Prophet Muhammad s.a.w. nach dem Takbir, nach dem ersten Takbir im Gebet, ein Bittgebet gemacht hat. Und er hat gesagt, unter anderem, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa tabaraka ismuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Und auch hat der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Man kann daraus ableiten, dass erstmal das eröffnende Bittgebet eine beliebte Handlung ist. Sonst hätten wir nicht diese Überlieferung, dass der Prophet sofort A'udhu Billahi As-Sami' Al-Alim min Ash-Shaytan Ar-Rajim gesagt. Dazu Barakallahu Fikum, man kann zwischen den beiden Überlieferungen kombinieren, indem man sagen kann, der Prophet hat erstmal ein eröffnendes Bittgebet gesagt und dann hat er Al-Isti'adah, das wird Zuflucht suchen bei Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gesagt. Das heißt, ich suche Zuflucht bei Allah, dem Allhörenden, weil er alles hört. Al-Alim, Allwissenden, er weiß, was sie sagen, was sie tun und was sie im Herzen haben. Ich suche Zuflucht bei Allah, dem Allhörenden, dem Allwissenden, von Al-Shaytan, Al-Rajim, das heißt, der Teufel, der verdammt worden ist und von der Barmherzigkeit Allahs ausgeschlossen ist. Min Hamzihi. Hamzihi, das bedeutet Al-Junun. Al-Junun. Verrückt werden durch Jinn, durch Teufel. Wa Nafkhihi. Das wird Überheblichkeit. Arroganz. Wanafrihi. Von dem Gedicht, was schlecht ist. Das bedeutet, ich suche Zuflucht bei Allah, dass ich nicht verrückt werde. Oder überheblich. Oder dass ich was sage, was schlecht ist. Durch den Shaitan. Ich suche Zuflucht bei Allah. In diesem Hadith gibt es den Beweis, dass man Al-Isti'adha sagt. Und dass Al-Isti'adha nach dem Sagen von Allahu Akbar ist. Und wie ich schon erzählt habe, man könnte kombinieren zwischen den beiden Überlieferungen, indem man sagt, eröffnet es mit Gebet und dann Al-Isti'adha. الحديث التاسع والخمسين بعد المئتين وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع أو السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وقال وله علة الحديث صحيح في صحيح مسلم كان رسول الله يستفتح الصلاة بالتكبير أي يفتتح التكبير بقوله الله أكبر والمراد هنا تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الافتتاح تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الافتتاح والقراءة كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة أن يستفتح القراءة بالحمد لله. وهنا المعنى أنه يستفتح بالفاتحة، وليس المعنى أنه يبدأ مباشرة بالحمد لله، أي أن البسملة ليست من الفاتحة. وبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن البسملة ليست من الفاتحة، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الفاتحة بالبسملة، ولكن كان يسر بها، كان يسر بها صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، أي أنه في الركوع ما كان يرفع رأسه ولا يخفضه خفضا بليغا، بل بين الخفض والرفع وهو التسوية. ولذلك قالت ولكن بين ذلك، ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، أي عندما يرتفع من الركوع يعتدل في ركوعه ويطمئن، انتبه، يعتدل ويطمئن حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، يعني إذا كان ساجد عليكم السلام، كان إذا كان ساجدا، كان إذا سجد عفوا، كان إذا سجد، كان إذا سجد لم، كان إذا سجد لم عفوا كان إذا جلس بعد السجود لم يرجع إلى السجود حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي يتشهد بالتحيات، يتشهد بالتحيات في الثلاثية والرباعية، طبعا بين الركعتين، لأنه الثنائية فيها تشهد واحد. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، أي يفرش اليسرى وينصب، وهذا الذي قلنا الافتراش. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان هو أن يضع، أن يفترش، أن يجعل مقعدته بين قدميه ويجلس عليها، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع أو الكلب، والذي هو أن يضع ذراعيه على الأرض، كفيه وذراعيه على الأرض في سجوده، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واختلف أهل العلم بارك الله فيكم بالنسبة للتشهد، فمنهم من قال سنة للاثنين، ومنهم من قال واجب للاثنين، والصحيح أن الأول واجب والثاني ركن، التشهد الأول واجب والأخير ركن، والله تعالى على علم. هذا هو الحديث بارك الله فيكم. وكان يختتم عفواً، وكان يختم الصلاة بالتسليم، دليل على شرعية التسليم، أي يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كما تكلمنا عن ذلك. خليه تدخل، تنتظر الآن هناك بالممر، خليه تجي لهم لهذه. نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت، فن عائشة يبليفت سيساكتك Der Prophet Muhammad sallallahu pflegte sein Gebet mit dem Takbir, mit dem Sagen von Allahu Akbar anzufangen. Und dann mit dem Lesen von Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und als er sich verbeugt hat, hat er seinen Kopf nicht nach oben gehalten und nicht nach unten gehalten, sondern zwischen den beiden Haltungen. Und er hat sich nicht so recht, er stand nicht so recht, oder Entschuldigung, er hat keine Niederwerfung gemacht, bis er vom Ruku' zurecht stand, aufrecht, und er hat natürlich, er hat sich Zeit genommen. Und als er sich von Sujud, als er vom Sujud saß, dann hat er sich Zeit genommen und dann hat er wieder das nächste Sujud gemacht. Und er hat nach jedem zwei Raka'a At-Tahiyyatu gesagt. At-Tahiyyat, das wird begrüßen. Normalerweise, aber das heißt At-Tahiyyatu Lillahi Was-Salawatu At-Tayyibat und so weiter. Und er beim Sitzen, sallallahu alaihi wasallam, hat er seinen rechten Fuß gestreckt. Und er saß auf den linken. Und er hat verboten, dass man wie der Shaitan sitzt. Und er hat verboten, dass man wie ein Hund die Unterarme auf dem Boden tut bei Niederwerfung. Und er hat sein Gebet mit Assalamu alaikum beendet. Das hat Al-Imam Muslim überliefert und das Hadith ist sahih. Barakallahu fikum, in diesem Hadith lernen wir, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Und zwar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das Gebet mit dem Sagen von Allahu Akbar angefangen. Das heißt Takbiratul Ihram. Takbirat al-Ihram. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha in seinem Gebet gelesen. Wie Alhamdulillahi Rabbil Alamin, das bedeutet, er hat Al-Fatiha gelesen. Aber wo bleibt hier Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in laut Gebeten leise gesagt. Leise gesagt. Aber Bismillah ar-Rahman ar-Rahim gehört zu Al-Fatiha. Und als er Ruku' gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, sich verbeugt hat, er hat seinen Kopf nicht nach oben gehalten und nicht viel übertrieben nach unten, sondern dazwischen. Und der Beweis ist hier auch wie Al-Utmainan. Das wird, er hat sich Zeit genommen. Und er hat kein Sujud gemacht. Er hat kein Sujud gemacht, bis er im Stehen war nach dem Verbeugen. Und er hat sich Zeit genommen. Das heißt At-Tama'nina in diesem Zusammenhang. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er sich niedergeworfen hat, und er hat sich erstmal gesessen, dann hat er auch sich Zeit genommen, um die zweite Niederwerfung zu machen. Und er hat nach jedem zwei Raka'a At-Tahiyyatu gesagt. Und die Gelehrten hier haben unterschiedliche Meinungen oder Ansichten gehabt bezüglich At-Tahiyyat. Es gibt zweimal im Gebet, wenn das Gebet aus drei Raka'a oder vier Raka'a besteht. Wenn das aus zwei Raka'a besteht, dann nur einmal At-Tahiyyat. Wenn das einmal ist, dann ist das mit Sicherheit Barakallahu fikum Pflicht. Bei zwei Raka'a. Aber was ist mit dem ersten Tashahud? Manche Gelehrten sagen beide Sunnah. Andere sagen beide Pflicht. Andere sagen erste Sunnah, das zweite Pflicht. Das Richtige aber, die richtige Aussage ist, Erstes, Tashahhud ist eine Pflicht. Und zweites, Tashahhud ist ein Rukun, ist eine Säule des Gebetes. Wallahu ta'ala ala. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er Tashahhud gemacht hat, er hat Al-Iftirash gemacht. Und dann haben wir in einem anderen Unterricht erklärt, wie das ist. Du streckst deinen rechten Fuß und du sitzt auf deinen linken Fuß. Und der Prophet hat verboten, dass man wie der Teufel sitzt. Und zwar der Teufel, was macht der Teufel? Der macht seine beiden Füße voneinander weg. Und der tut sein Gesäß zwischen den beiden. Der sitzt auf sein Gesäß und seine beiden Füße, die sind nach hinten. Oder eine andere Art, die Gelehrten sagen, der tut seine beiden Hände nach hinten, beide Hände nach hinten und der sitzt auf sein Gesäß. Und das darf man im Gebet nicht. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat verboten, dass man wie ein Hund sich niederwirft, indem man die Unterarme auf dem Boden tut. Das darfst du nicht. Was auf dem Boden bei Niederwerfung ist, ist von den Händen natürlich, ist deine Hand bis nur Handgelenk. Alles andere ist oben. Das darf nicht den Boden berühren. Händemäßig. Beim Sujud, man tut Stirn und Nase, beiden Hände, Knien und beiden Füße. Die Zehen müssen auf dem Boden sein. So macht man Sujud. Und dann darf man nicht die Unterarme auf dem Boden haben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sein Gebet mit At-Taslim zu Ende geführt. Das hört Assalamu alaikum wa rahmatullah.